Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, sei doch bloß nicht so, sei doch bloß nicht so. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, sei doch bloß nicht so. Oh, Jimmy Joe, du lebst gefährlich. Oh, Jimmy Joe, du bist ein Held. Oh, Jimmy Joe, sag es doch ehrlich, dass von den Mädchen dir keine gefällt. Oh, Jimmy Joe, du liebst nur eine, und diese eine ist nicht hier. Sag, warum bist du so alleine? So viele Mädchen wären gern bei dir. Oh, Jimmy Joe, du lebst gefährlich. Oh, Jimmy Joe, du bist ein Held. Oh, Jimmy Joe, sag es doch her, dass von den Mädchen dir keine gefällt. Oh, Jimmy Joe, du liebst nur eine, und diese eine ist nicht hier. Sag, warum bist du so alleine? So viele Mädchen wären gern bei dir. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, sei doch bloß nicht so, sei doch bloß nicht so. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, sei doch bloß nicht so.